Der Vertreter der Zwergstelle Pyongyang der antiimperialistischen nationalen demokratischen Front Südkoreas, Cho Il-min, gewährte am 9. Januar einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Er sagte, dass in der neuen Ansprache des Marschalls Kim Jong-un die aktuellen Aufgaben und Wege für die Wiedervereinigung Koreas allseitig unterbreitet worden seien, wie die Frage über die Verbesserung der Süd-Nord-Beziehungen, die Beseitigung der zugespitzten Gefahr der militärischen Zusammenstöße und des Krieges sowie die Einleitung einer Blütezeit der gesamten nationalen Wiedervereinigungsbewegung mit vereinter Gesinnung und Kraft. Unter der Führung vom herausragenden Mann Kim Jong-un einen breiten Weg zur selbstständigen Wiedervereinigung zu eröffnen, das sei der einmütige Wunsch und Wille der ganzen koreanischen Nation. Die avantgardistischen Kämpfer der antiimperialistischen nationalen demokratischen Front Südkoreas würden den Marschall Kim Jong-un als Mittelpunkt der koreanischen Einheit hoch verehren und sich dafür aktiv anstrengen, aus dem Jahr 2017 das Jahr der Einleitung einer neuen Phase der unabhängigen Wiedervereinigung des Landes zu machen, unterstrich der südkoreanische Politiker.